Wann fliegst du nach Togo? Am 11. August. Und wie ist es vorgekommen, dass du dein FSJ in Togo machen willst oder wirst? Also das war eigentlich Zufall. Ich wollte generell einen Freiwilligendienst machen. Dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass ich den Freiwilligendienst in Ghana mache, weil mein Vater ja aus Ghana kommt. Aber dann hat das nicht geklappt und mir wurde ein Projekt in Togo angeboten. Und ja, das ist dann einfach dazu gekommen, dass ich dann das Projekt angenommen habe, weil ich mich ja erstmal gefreut habe, dass ich überhaupt einen Freiwilligendienst dann im Ausland auch machen kann.